Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 19, Tegel, den 14. September 1795. Den letzten Sonnabend, an dem ich Ihnen schrieb, lieber Freund, habe ich noch eigne Schicksale gehabt. Gleich nachdem ich Ihr Geschäft bei Unger abgemacht hatte, eilte ich fort, aber unterwegs begegnete mir ein Bote meiner Frau. Unser kleiner Junge war den Morgen sehr krank geworden und sein Zustand schien in der Tat einen Augenblick sehr bedenklich. Ich kehrte also wieder um und sprach mit dem Arzt und ritt dann hier heraus. Bei meiner Ankunft fand ich das Kind zwar besser und außer Gefahr, aber meine Mutter abermals krank, und so ist der Sonnabend, wie der gestrige Tag, mit vielen durch diese Umstände verursachten Störungen verstrichen. Der Junge leidet zugleich an starkem Husten und Zähnen, jedoch glaubt der Arzt nicht, dass es von Dauer sein wird. Mit meiner Mutter steht es noch ebenso, und es ist nichts zu tun, als abzuwarten. Möchten nur Sie, lieber, teurer Freund, recht wohl und heiter sein, das denke ich so oft hier, wenn ich mich mit Ihnen und Ihren Arbeiten beschäftige. Ich meine, der hier ungewöhnlich gute September soll Ihnen heilsam sein, und wahrscheinlich besucht auch Goethe Sie jetzt bald auf längere Zeit. Ich habe seit neulichem Posttag die beiden Horenstücke durchgelesen, und einige Sachen haben mir viel Vergnügen gemacht. Der erhardische Aufsatz ist zwar als Fragment am wenigsten befriedigend, es ist nicht leicht, das Resultat recht rein aufzufassen, und für die Kürze, welche die Abhandlung nun hat, beschäftigt sie sich zu viel von Anfang herein mit der Republik, die noch dazu ziemlich bekannt ist. Indes ist die Idee, die im Ganzen herrscht, sehr richtig und mit vielem Scharfsinn auseinandergesetzt. Selbst der Vortrag hat mir stellenweise sehr gut gefallen. Ich wünschte sehr, die Folge seiner Gedanken zu kennen, vorzüglich um seine Meinung über die platonische Schrift genauer zu prüfen. Diese ist in der Tat in Ansehung ihres Zwecks und Plans eine Art von Rätsel, von dem es mehrere Auflösungen geben kann und mehrere versucht worden sind. Die Erhardische hat viel für sich und könnte ganz ausgeführt leicht mehr leisten als Morgensterns Buch, das Sie ja selbst besitzen. So gut ich aber mit diesem Aufsatz zufrieden bin, da das, was ich vermisse, nur darum fehlt, weil er Fragment ist, so wenig kann ich es mit Erhards Rezension der Fichteschen Vorlesungen sein. Nie hätte ich mir einfallen lassen, dass er der Verfasser derselben wäre, denn wenn ich auch annehmen könnte, dass die offenbaren Sprachfehler, mit denen sie gleich anhebt, bloße Druckfehler wären, so ist die Vergleichung mit Raphael, die Aufwerfung der Fragen, vorzüglich die Verschiebung ihrer Antworten und der Auszug selbst alles von der Art, dass ich nicht einmal einen gewöhnlich guten philosophischen Kopf vermutet hätte. In dem Auszuge vermisse ich zum Beispiel ganz, dass die wesentlichen Dinge recht herausgestellt und durch die Stellung selbst gewürdigt wären, was doch unumgänglich nötig ist, wenn der Leser einen wahren Begriff von einer philosophischen Schrift bekommen soll. Vermutlich aber hat E. die Anzeige nicht abschlagen und doch hier seine wahre Meinung nicht äußern wollen. Daher mag Ängstlichkeit und Verdrießlichkeit gekommen sein, die der Beiträge las ich noch nicht. Schlegels Arbeit in beiden Heften hat mich wieder sehr interessiert, besonders der Ugolino. Indes prophezeie ich ihm kein sonderliches Glück. Die übersetzte Stelle durfte man doch, und ich weiß nicht, ob mit Unrecht, mehr grässlich als schön und erhaben finden. In der Note zum Tydeus und Menalippus hat sich Schlegel wohl geirrt. Dante dachte vermutlich an eine Mythe, die mir immer sehr merkwürdig gewesen ist. Tydeus verschlang nämlich vor Theben das Gehirn eines erschlagenen Feindes, und Minerva, die ihn vorher hatte unsterblich machen wollen, überließ ihn nun wegen dieser Barbarei seiner Sterblichkeit. In Voss Dichtkunst sind mir die Härten des Inhalts und der Sprache mehr im Druck als sonst im Manuskript aufgefallen. Ich habe neuerlich einige Gesänge seiner neuen Odyssee mit prüfender Aufmerksamkeit auf die Sprachneuerungen durchgelesen. Es ist wirklich kein Kapitel der Grammatik, aus dem man nicht, wenn man den gewöhnlichen Gebrauch zur Regel nimmt, eine Menge Solizismen sammeln könnte, da es gewiss sogar notwendig ist, die Sprache zu verbessern, aber ebenso gewiss nicht gut, in dem Neuern keine Grenze zu finden, so habe ich jetzt viel über die Auffindung dieser Grenzen nachgedacht. Viel, glaube ich, kommt darauf an, nicht alles für Verbesserungen zu halten, was an sich in einer Sprache überhaupt ein Vorzug ist, sondern sehr genau auf die Eigentümlichkeit der Sprache, die man vor sich hat, zu sehen. Nicht bloß, dass die Sprache selbst ein organisches Ganzes ist, so hängt sie auch mit der Individualität derer, die sie sprechen, so genau zusammen, dass dieser Zusammenhang schlechterdings nicht vernachlässigt werden darf. Darum dünkt mich, sollte niemand so sparsam mit Sprachverbesserungen sein, als gerade der Übersetzer, da dieser seine Sprache nicht einmal nach einem allgemeinen Ideal, sondern nach einer bestimmten anderen Sprache umändert. Um aber freilich hier nur irgend feste Regeln zu bestimmen, müsste es möglich sein, die Eigentümlichkeiten einer bestimmten Sprache genau charakteristisch und zugleich so ausführlich anzugeben, dass es möglich wäre, danach einzelne empirische Regeln für die Sprachverbesserung herzuleiten, und hierzu sehe ich noch das Mittel nicht ein. Bis dahin aber werden immer diejenigen, die für und wider Voss streiten, bald beide Recht, bald Unrecht haben. Von wem ist denn Kirchhof und Lethe? Letzteres hat mir nicht recht gefallen wollen, das erstere mehr, wenn ich auch schon die Gattung nicht liebe. Aber Sie werden sich gewundert haben, dass ich noch nicht früher des jakobischen Aufsatzes gedachte. Sehr richtig sagen Sie, dass nichts charakteristischer sein kann. Ideensprache, die guten wie die geschmacklosen Stellen, und alles er und nur er. Auch hat ihn hier jedermann, so viel ich hörte, erkannt und mit Vergnügen gelesen. H.